uns, die ja ein gutes Gedächtnis haben, nicht da auf die Fresse zu hauen, sag ich mal. Ja, einfach mal bei Nickelodeon merken wir ja eh nicht. Hallo, ich merke das. Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2015. Heute besprechen wir bei hitzigen Temperaturen die News aus dem Juni 2015. Und ihr kennt das Ganze, ich mache das nicht alleine, denn mit dabei heute neben mir ist auch der Stargast. Hallo Kevin. Oh, hallo, ja, ich werde mal zuerst genannt, finde ich echt toll. Und ich begrüße zudem noch Olli. Hallo Olli. Hallo liebe Hörer, willkommen bei dem heutigen heißen Tag zum News-Podcast. Und das erste Mal in diesem Jahr nicht zu dritt hier im News-Podcast, denn mit dabei ist heute auch Johannes. Hallo Johannes. Hi, hallihallo. Ja, Johannes werdet ihr sicherlich schon aus dem letzten News-Podcast, aus dem letzten Themen-Podcast kennen. Und dann beginnen wir auch direkt gleich mit der ersten Meldung. Ein paar Sachen aus der Community. Zunächst ist da zu nennen der Conancast. Die Nummer 85 ist erschienen. Gosho Aoyama Short Stories auf dem Prüfstand. Da gehen wir mal die Short Stories ein wenig durch. Und ja, wie gesagt, da war auch Johannes ja mit dabei. Ein sehr guter Podcast. Genau, also auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr Näheres zu den Aoyama Short Stories wissen möchtet und auch gerne einen Kommentar hinterlassen unter dem Podcast, ob euch denn gefallen hat, was man verbessern kann. Ja, wie gehabt. Gut, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Bereich, dem Anime in Deutschland. Und da beginnen wir mit einer Meldung aus der DVD-Veröffentlichungssparte. Da geht es nämlich um KSM Anime. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja, also da war ja die Frage lange Zeit. Ja, die haben sich eine Anime-Serie gesichert, die 20 Folgen, 20 Boxen haben soll, mindestens, maximal aber 25 Folgen, 25 Boxen. Also mindestens 400 Folgen und maximal über 600, ne? Also ein richtig großer Haufen. Die haben dann geschrieben, ja, was habt ihr nur alle mit Detektiv Conan? Zwinker Smiley. Es wird nicht Conan, aber auch sehr gut. Wir haben dann viele, viele Kommentare bekommen. Und viele waren auch ein wenig erbost, weil sie dachten, naja, also, so wie KSM diese Antwort formuliert hat, das war ja eher abwertend gegenüber der Conan-Community gemeint. Das kann man nur so verstanden haben. Andere wiederum sagen, naja, Moment mal, die sind einfach nur erstaunt, wie groß diese Community ist und bla bla bla bla. Fakt ist, Interesse ist wie immer da. Alle wollen Conan angeblich haben, haben nur irgendwelche Lizenzen nicht oder hier was nicht, da was nicht. Weiß man überhaupt, welche Serie es nun mittlerweile ist? Ich bin da nämlich gar nicht mehr weiter involviert gewesen. Nee, also soweit ich das bisher bei uns im Forum gelesen habe, wo die Diskussion ja auch aufgeflammt ist, noch nichts bekannt, welche Serie das denn ist, aber es werden weiterhin die Altbekannten irgendwie spekuliert. Ich glaube, Pokémon ist auch aus dem Rennen, oder wie war das? Also, so ganz auf dem Laufenden bin ich da auch nicht, muss ich zugeben. Ja, ich meine, Pokémon war draußen aus dem Rennen. Warum? Ja. Keine Ahnung. Also Pokémon gehört in Nintendo, hat ja auch die Rechte an dem Zeug, aber die Filme von Pokémon kamen ja auch mal auf DVD, ne? Ja, und die Folgen wurden am Anfang auch mal ein bisschen veröffentlicht. Ja, das war Colin, ne? Auf VHS. Dann kannst du nur raus sein. Ja, also was jetzt Doraemon oder sowas ist ja noch im Raum. Also viele mehr Serien, die so über 400 Folgen haben, gibt's ja auch nicht. Ja, ich glaub, das sind... aber Doraemon kennt ja kein Schwein. Nö. Wahrscheinlich wird's dann ja original mit Untertitel oder was auch immer. Also 400 Folgen zu synchronisieren, halte ich für sehr unrentabel. Naja. Du meinst, du rennt ja eh schon unsicher, ne? Typisch sozusagen in Deutschland eine DVD rauszubringen, wo wirklich nur der original japanische Ton mit Untertitel ist. Eigentlich haben wir ja bei den DVDs immer eine deutsche Synchrofassung. Eigentlich ja, aber was bleibt jetzt anderes zur Wahl? Also Detective Conan, Pokémon raus. Das sind ja die beiden Kracher, die es gegeben hätte mit über 400 Folgen, die noch nicht vergeben sind. Also mal ganz im Ernst, ich bin jetzt kein Mitarbeiter von KSM oder KSE oder so, aber wenn man mich fragen würde, hey, Was meinst du, Doraemon? Wie schätzt du da die Verkäufe ein? Was könnte man da reinbringen? Ich würde sagen, also ich selber kenne die Serie nicht und ich kenne niemanden, der die kennt und lassen wir es lieber, würde ich sagen, ganz klar. Würde ich auch so sehen, also ich weiß jetzt auch nicht, worum es da geht. Den Namen kenne ich und ein Charakter vielleicht, irgend so ein Otter-Hund. Ich würde die Serie nicht herholen, wenn ich dort arbeiten würde. Ich würde sie nicht herholen. Was es aber auch noch als Option gibt, was man ja nicht außen vor lassen darf, ist vielleicht eine Kooperation mit ProSieben Max oder sowas, dass man das zusammen lizenziert und synchronisiert und dann bei ProSieben Max ausstrahlt und dann wenig später oder vielleicht sogar vorher auf DVD veröffentlicht. Ja, apropos ausstrahlen. Die haben ja jetzt Tokyo Ghoul von Kase bekommen. Da läuft man in der Anime Night Tokyo Ghoul. Während die DVDs immer noch nicht alle veröffentlicht und die Blu-ray immer noch nicht alle veröffentlicht, ja, parallel dann bei Kase erscheinen. Tolle Sache. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, August geht's ja los mit Tokyo Ghoul bei ProSieben Max in der Anime-Nacht. Irgendwie mittwochs kommt ihr immer. Ja, mittwochs. 23 Uhr oder sowas. Ja, ab 12 und dann halt halbe Stunde sozusagen immer. Aber Tokyo Ghoul ist gut. Ja. Von daher. Ja, die anderen Serien sind auch gut, also. Ach, die anderen haben Pokémon läuft ja auf Nickelodeon aktuell. Ja, so. Haben die ja verschoben von Yep von ProSieben Max zu Nickelodeon, ja. Weil es ja nicht mehr zu dem Anime-Action passt. Wie? Richtig. Der Yep ist ja jetzt raus. Das läuft jetzt auf dem Kindersender, in Anführungszeichen, Nickelodeon. Ja, wie? ProSieben hat die Rechte verkauft an Viacom oder wie? Ja, offensichtlich. Also ist ja eigentlich nicht unsere Baustelle, so, sag ich ja, mal. Ja, Nickelodeon hat darf jetzt Pokémon ausstrahlen, aber also ich glaube, die neuen Staffeln oder so, die laufen trotzdem noch bei ProSieben Max. Oder wo laufen die? Nee, bei Animax? Ja, irgendwo. Nee, also ich meine, das läuft alles bei Nickelodeon jetzt, auch die Filme und so. Aber die haben noch zwei neue Staffeln, die noch nicht gezeigt wurden und die kommen, glaube ich, noch bei ProSieben Max. Also ich bin echt ein wenig erschüttert, wisst ihr warum? Denn Viva hat ja die Animes abgestoßen, aber dieselbe Firma, Viacom, ne, holt uns doch wieder Anime zurück und uns, die ja ein gutes Gedächtnis haben, nicht da auf die Fresse zu hauen, sag ich mal. Ja, einfach mal bei Nickelodeon merken die ja eh nicht. Hallo, ich merke das. Vielleicht kommt es am Ende auch wieder bei Viva, dann nehmen die das Anime-Programm neu auf. Und dann kommt Detective Conan nochmal mit einer 333er-Wiederholung. Naja, warten wir es ab. Ja, wie gesagt, Detective Conan steht bei KSM momentan nicht zur Debatte im aktuellen Programm. Vielleicht haben sie ja gemerkt, dass die Resonanz gut ist und bemühen sich jetzt nochmal, aber die Rechte sind ja, wie gesagt, oder wie oft besprochen hier im Conan-Cast, verschollen. Wo auch immer, niemand weiß es. Nicht verfügbar, offiziell. Ja. Nicht verfügbar. Bei mir verschollen und im ewigen Eis. Und ja Abstand, wie sie gesagt haben, im exklusiven Interview, wie ihr auch noch nachlesen könnt, immer noch. Auf conannews.org. Ja. Ja. Dann machen wir weiter direkt mit der nächsten Meldung zum 18. Kinofilm, der ja noch dieses Jahr in Deutschland starten wird. Und da haben wir jetzt ein paar genauere Informationen zu und auch die technischen Details sind dazu bekannt. Nicht wahr, Herr Stargast, Kevin? Ja, richtig. Also es ist alles beim Alten. Die Details sind so, wie man sich die Details auch wünscht. 16:9 auf der Blu-ray natürlich in Full HD. Ton, da ist eine kleine Anmerkung, da war ja 2.0 dran gestanden. Allerdings hat man mir auf Anfrage bestätigt, das ist ein Fehler in den Dateien gewesen. 5.1 ist abermals dabei. Untertitel Deutsch, Japanisch ist auch dabei. FSK 12 beantragt. Synchron bei TV-Synchron in Berlin. Und mehr braucht man eigentlich nicht wissen. Ja, genau. Zum Inhalt kann man noch sagen, es geht ja um Conan, wie gehabt. Das FBI ist auch mit dabei, die Organisation allerdings nicht. Also es wird ein reiner FBI-Film, sage ich mal, mit viel Rumballern. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, der Titel wurde ja jetzt auch bestätigt. Der ist bestätigt, ja. Demnach kann man sich vorstellen, es geht um einen Scharfschützen, der aus einer anderen Dimension hierher teleportiert wird. Naja, nicht so ganz, aber ein Scharfschützen und der will massenhaft Leute umbringen, ganz Tokio zerstören oder was ich was. Muss ja wieder hoch hergehen da. Bomben sind bestimmt auch wieder mit dabei. Ich habe den Film auch selber noch nicht gesehen, bin von daher ganz gespannt. Ach so. Ich meine, auf der Konichi wird er ja auch gezeigt. Ja, man kann ihn dort kaufen. Sogar kaufen? Ja, man kann ihn auf der Konichi kaufen. Also alle, die da kommen, 18. bis 20. September, Konichi. Oder eben am 25. September. Man kann den Film mittlerweile vorbestellen. gerne über unseren Amazon-Shop, den ihr bei colinews.org findet. Glaube ich, hoffe ich. Ja, auf jeden ich Fall. Ich scroll mal hin. Ah, er ist noch da, ja. Richard war nicht fleißig, gut. Freut euch auf den Film. Im September. Genau. Ja, also, und wir haben ja noch, wie Kase und wir auch schon sagten, eine kleine Überraschung. Und diese Überraschung, mein lieber Mann, ich freue mich. Und freust du dich, Philipp? Nee, überhaupt nicht. Okay, gut. Dann hören wir auf, darüber zu reden und machen weiter. Ja, ich muss noch ein bisschen sparen für den September, dann kaufe ich mir den direkt auf der Konichi. Ja, 25. September, sonst für alle, die nicht auf der Konichi sein können. Wobei man ja wieder auch mal mit Verspätungen rechnen muss. Ah, es sieht gut aus, wie ich finde. Ja, es sieht gut aus, ne? Aber die letzten Jahre gab es auch immer Verspätungen. Das Wetter an. Ja, super. Ja, passend zum Wetter, da wird sich Kase dran orientieren und den Film zeitnah rausbringen, ja. Ja, okay. Ja, ja. Okay, dann schon direkt rüber zum Manga in Deutschland. Da geht es weiter mit dem Conan-Krimi-Sommer. Da gibt es einen neuen Fall. Mord im Dunkeln nennt er sich. Und da hat diesmal ausnahmsweise Kevin auch genauere Informationen zu, nicht wahr? Genau, es ist nämlich jetzt die dritte Runde gestartet. Ema meldet sich zurück wieder mit einem neuen Gewinnspiel. Abermals warten zwei Conan-Fan-Pakete. Da gibt es ein paar Sticker. Bögen, Band 84 gab es, ein paar schöne Bildchen und so weiter und so fort. Und ich, eine Klarsichtfolie, ein Fensterbild, ja. Lauter Goodies, die jeder Fan natürlich unbedingt haben will. Ja, das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, genau, und Olli sagt was zum Inhalt, nicht wahr, Olli? Ja, also es ist ein... Ja, eher alter Fall kann man, also, naja, alt auf jeden Fall ist er schon, liegt weiter zurück und ist... Band 40. Ja, und ist auch mir jetzt nicht so gut im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nur noch, dass Ran, Kogoran und Conan von jemandem zu Hause eingeladen wurden. Ich weiß nicht mehr, was der gemacht hatte, ob der Schriftsteller war oder... Weiß ich wie nicht. Immer, oder? So jedenfalls ja. Essen die zusammen unten im Wohnzimmer und oben ist der Vater von dem Herrn, der die eingeladen hat und ranbringt, ist dann so nett und stellt ihm vor die Tür auch einen Teller mit Curryreis und ja, im Prinzip geht sie dann wieder runter, dann essen sie weiter und ja, dann geht ran, will nach einer Zeit wieder hochgehen und mal nach dem Vater sehen. Und dann hält aber der Sohn sie davon ab und sagt, nee, mein Vater braucht noch ein bisschen Zeit für sich. Und deshalb geht sie nicht hoch. Dann gehen sie halt erst später hoch und stellen dann, glaube ich, fest, dass der Teller immer noch da ist. Wundern sich dann natürlich, dass der Mann überhaupt nichts gegessen hat. Öffnen dann die Tür und finden ihn dann plötzlich erhängt in seinem Zimmer vor. Selbstmord? Unfall? Oder Mord? Unfall. Das findet die Unfall. Polizei den Seil gestolpert. Raus, helfen wird. Oder der Meisterdetektiv Kogoran Mori. Ja, mit dem Seil von der Decke hängen. Unfall, er wollte gerade... Ja, was wollte man da machen? Die Lampe austauschen? Ja. Flügel wechseln. Mit dem Seil. Und dann zufällig so eine Schlaufe und dann drin er hängt. Ja, alles klar. Naja. Kann passieren, sollte aber nicht. Ja, genau. Also Conan Creamy Sommer geht weiter. Nächsten Monat, also diesen Monat gibt's dann noch den nächsten Fall. Könnt ihr auch wieder daran teilnehmen. Ja. Genauere Informationen liegen dann derzeit noch nicht vor, aber... Ja, geht ja noch ein paar Monate weiter, ich meine bis Oktober oder so. Jeden Monat September, einen neuen Fall, September, Oktober. Und dann gibt es ja immer den neuesten Band zu gewinnen, der dann erst im nächsten Monat erscheint. Den kriegt man dann exklusiv schon ein paar Tage vorher zugeschickt. Zwar nicht vor uns, aber immerhin früh genug, ne? Ja, genau, da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Denn Band 84 ist ja vor kurzem in Deutschland erschienen und da hatten wir auch eine exklusive Vorschau dazu bei uns auf conannews.org. Und wer sollte die anderes verfasst haben als unser Stargast? Kevin! Oh, ja, genau, das war ich. Ich hab mir mal mit euch natürlich hinter mir die Farbseiten oder einige der Farbseiten genauer angesehen. Hab ja auch mächtig kommentiert, allerdings nicht wegen der Farbseiten, sondern wegen dem Gewinnspiel, das wir hatten, ja. Die Geier kommen sofort, wie immer, alles wie immer. auch wie immer ist, dass der Preis identisch bleibt. 6,50 € bzw. 70 als Österreicher. Trotz Farbseiten 4 Stück sind drin und die sind wunderschön. Die habe ich mir so genau angeschaut, da ist mein lieber Mann. Also, ich kann den ganzen Tag hinschauen. da ich dafür aber keine Zeit habe und hier lieber einen Podcast mit euch aufnehme. Ja, wollte gerade sagen, du musst einen Podcast aufnehmen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Fand ihr schien? Nur in der ersten Auflage. Fand ich gut, genau. Und nur in der ersten Auflage sind die Farbseiten enthalten. Also zugreifen, schneller! Ja, wenn ihr den Podcast hört, ist das Gewinnspiel leider schon vorbei. Aber die glücklichen Gewinner wurden auch schon benachrichtigt und werden dann im nächsten News-Podcast von uns noch genannt. Ja, falls ihr gewonnen haben solltet, ja, herzlich freut mich. Ja, herzlichen Glückwunsch, also, genau. Ein Band und einen feuchten Händedruck. Aber vor allem den Band. Der ist nicht schlecht. Ach, du fährst noch hin und übergehst persönlich, Kevin? Ja. Immer Zeit. Ja, ja, okay. Spesen. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Jawohl, genau. Also, falls ihr auch noch einen Podcast zu Band 84 wartet, der wird auf jeden Fall kommen, den genau. Nehmen wir noch auf. Und falls ihr gewonnen habt, aber trotzdem auf einen Podcast zum Band wartet, ja, den nehmen wir auch auf. Ja, genau. Also, wir besprechen den Band auch, keine Sorge. Ihr kennt ja uns als Conancast. Wir haben ja dieses Jahr nichts anderes zu tun, als die ganzen Manga-Bände durchzusprechen, die von EMA kommen. Ja, also da kommt auch wieder Band 84, 85, 86, Anime, Comics, neuer Sonderband, bla bla bla, zig Bände, wir haben volles Programm. Ja, also seit dem 2. Juli erschienen, erstens Gewinner benachrichtigt, zweitens Farbseiten nur in der ersten Auflage, drittens und es war's, ne? Gleicher Preis. Gleicher Preis, ja, war zweitens. Ja, achso, ja okay, war zweitens. Dann machen wir weiter mit drittens. Wir gehen über zur spoilerfreien Zone. Das ist viertens. Ja, okay, das ist dann viertens. Da haben wir ein paar interessante Nachrichten, die, wie gesagt, nicht zum Japan-Teil dazugehören, aber auch nicht unterschlagen werden sollten. Wir beginnen dann mit der Meldung zu den Revival-Files. Da Aoyama ja weiterhin pausiert in Japan oder pausiert hat, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, sind ein paar alte Kapitel erschienen und auch passend zu dem letzten Fall, der in Japan gerade neu erschienen ist, den ich jetzt hier nicht anteasern möchte, ging es um Shinichi und Rans Kindheit. Das ist der Fall aus Band, weiß ich gerade gar nicht, 55, glaube ich, wo sie in der Bibliothek auf Kaito Kid treffen, den alten Kaito Kid, und diese Schnitzeljagd da bekommen und wo es dann auch romantisch hergeht und ihr kennt den Fall sicherlich. Ja. Also, der wurde nochmal mit den 4 Kapiteln neu abgedruckt in 4 Wochen. Und, ja, nach diesen 4 Wochen sind nochmal 2 Wochen Pause jetzt. Und dann erscheint Kapitel 925. Also, es geht regulär dann jetzt wirklich weiter. Wöchentlich mit neuen Kapiteln. Kapitel 925, das erste davon, erscheint am 23. Juli. Der Mittwoch da eben. 22. Juli ist das. Also, da geht's dann weiter regulär mit dem Manga und Band 87, der nächste Band, soll ja auch schon im August in Japan erscheinen. Also da bin ich mal gespannt, ob die das dann da irgendwie rechtzeitig einhalten können oder ob da auf Kapitel verzichtet wird oder was auch immer. Ja, es gibt ja nur die Möglichkeiten, entweder auf Kapitel verzichten oder es gibt Band verschieben oder es gibt irgendein extra reinhauen, ein Interview oder so ein Zeug, ne, wie immer. Ja, ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen, also... Also ich glaube im Moment nicht an eine Verschiebung, ehrlich gesagt. Nee. Das ist schon so lange her, dass das letzte Band erschienen ist. Weiß gar nicht, ob dieses Jahr schon ein Band erschienen ist, ich glaube nicht. Oder im Januar vielleicht. Also. Es ist lange her, wirklich, wird Zeit. Und auch der Release-Rhythmus in Deutschland und anderen Ländern sollte ja eigentlich nicht beeinträchtigt werden. Von daher dürfte man davon ausgehen, dass es bald weitergeht. Naja, wir halten euch auf dem Laufenden. Nächsten News-Podcast gibt's dann mehr dazu. Joa. Dann noch Erstinformationen zu Film 20, da gibt's jetzt paar Hinweise dazu, es ist aber auch mehr Spoiler-Hinweise, also kann ich dazu an dieser Stelle nichts Genaues sagen, vielleicht erwähne ich das nachher nochmal in der Spoiler-Zone. Ja, Erstinformationen sind bekannt, der Film erscheint wie gehabt im April 2016, nächstes Jahr in Japan, also in den immer Kinos. Immer im April eigentlich, ne? War ja schon immer so. Ja, ja. In der Golden Week, wie man ja sagt, ich weiß gar nicht, ob es so die Golden Week eigentlich ist, denn die ist ja eigentlich erst Anfang Mai, ja... Genau, also falls ihr da Näheres wissen wollt, einfach mal einen Blog vorbeilesen oder wenn ich Kevin nachher rausgeschmissen habe, erzähle ich mal hier was dazu. Ja, dann Japan sind wieder noch ein paar neue oder eine neue DVD erschienen zum japanischen Anime. Da sind wieder 4 Episoden veröffentlicht worden. Einmal der Fall um Kaito Kid und die Blush Mermaid, die sollte ja auch schon bekannt sein. Ja. und dann die mit Früchten gefüllte Schatztruhe, wo Conan Ran und Zera und Sonoko, ne? Genau, wo dann die Truhe enthüllt wird mit den Früchten. Äpfel waren das ja. Flash Mermaid war Schildkröte, oder was? Ja, genau, mit Kaito Kid der Fall. Ja, ist eine gute DVD, würde ich holen, aber, ja. Ja, für so 33 Euro vier Episoden, da wird man schon mal schutzig, aber ja. Die Japaner, die greifen hoffentlich zu, damit es weitergeht. Ja, scheinbar. Die haben immer noch nicht aufgehört, DVDs rauszuhauen, ne? Tja, ja. Wobei ich eigentlich mal sagen muss, die Filme erscheinen ja in Full HD, die Anime-Episoden aber in 720p, ne? Und ich finde auch da würde sich eine Blu-ray schon lohnen. Weil die DVD hat ja nur maximal, meines Wissens, 480p. Ja, so genau bin ich da nicht informiert, aber wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das auch in die Richtung geht, aber ja, die wurden ja damals noch auf VHS veröffentlicht, von daher sind die vielleicht den alten Prinzipien treu geblieben. Ja. Naja, und Betamax, ich weiß nicht, ob das auch gab. Ja. Betamax. Okay. Ja, dann noch die Meldung, es gibt in Japan ein neues Opening, 41, das wird dann das Opening We Go von Breakers ablösen, das ja aktuell läuft. Es trägt den Titel Naso von La Pon, Pom Pon, ja. Komische Band. Ich schaue die vor allem mit Crunchyroll, muss ich immer wieder gerne sagen. Crunchyroll? Danke, ehrlich. und ich bin ja noch bei Dynamite von Mike Furaki. Oh, ja. I'm gonna be a Dynamite. Tolles Lied. Super. Mike Furaki, sie und Garnet Crow, die braucht man eigentlich. Ja. Garnet Crow hat zwar aufgehört, aber mit Mike Furaki bleibt immer noch von den vielen dabei. Herrlich. Wobei sich bei Dynamite ja viele beschwert hatten, dass es nicht so gut ist, das Opening. Ehrlich? Mit den Animationen und viel zu rockig. Die waren wirklich nicht gut, ja. Die Animationen. Wir haben das ja auch irgendwann mal besprochen in irgendeinem News-Podcast. Ich weiß nicht mehr welcher, es tut mir leid. Aber es ist gut. Ja. Ja, zum neuen Titel Naso gab ja schon immer ein Opening mit dem Titel Naso. Das war das dritte von Mio Komatsu, also ganz am Anfang der Serie. Jetzt nochmal Naso, ich weiß gar nicht, was es heißt. Naso. Naja, falls ihr Japanisch könnt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Okay, ja, werden wir rausfinden, wann es kommt. Außerdem müssen wir nicht die Schreibweise mit dem Kanji, Hirakana, ne? Stimmt, vielleicht ist was anderes, ja. Da könnte ich mal eine Bedeutung stecken. Ja, gut möglich. Naja, ihr wisst Bescheid, neues Opening kommt irgendwann. Wir werden euch auf dem Laufenden halten auf conynews.org oder im nächsten News-Podcast. Dann im August geht's ja wie gewohnt weiter, am ersten Sonntag im August. Ja. Dann sind wir auch schon so weit, dass ich Kevin hier rausschmeißen darf. Ja, kannst jetzt schlafen gehen, Kevin. Ist vorbei. Und dann sehen wir uns gleich, oder hören wir uns gleich zum Anime in Japan und Manga in Japan. Genau. Ich verabschiede mich, ich werde rausgeworfen aus der schönen Wohnung hier. Was gibt's noch zu sagen? Bleib sicher, würde jemand sagen, wenn ich da ist. Ja. Aber ich sage, viel Spaß mit den Spoilern, oder ich sage lieber, ich hau ab, denn Spoiler brauche ich nicht. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, mach's gut, gell. Danke fürs dabei sein. Gut, ja, wie gesagt, wir sind dann hier angekommen ohne Kevin in der Spoilerzone. Da kann ich ja zunächst nochmal was zu Film 20 sagen. Da geht es ja, wie gesagt, oder wie noch nicht gesagt, um ein Duell zwischen Shuichi Akai und Bourbon. Die beiden hatten sich ja schon getroffen, wie wir auch gleich bei den Anime-Episoden hören werden. Und ja, in dem Film soll es um dieses Duell zwischen den beiden gehen. Inwieweit das dann ausarten wird, dieses Duell, das kann man da noch nicht sagen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall sind jetzt die Indizien da, oder die Fakten da, dass Bourbon im Film dabei ist. Das war ja schon vorher bekannt, neben Keir und Conan und Jin. Und zudem ist jetzt auch Shuichi Akai für den Film angekündigt. Nach Film 18, also das zweite Mal. Ja, finde ich ganz nett. Wie gesagt, im April 2016 geht's dann los. Ja, kann man sich geben. Und der kommt dann natürlich auch schätzungsweise Herbst 2017 nach Deutschland. Also könnt ihr euch freuen. Vorher kommt ja noch Film 18 im Herbst diesen Jahres. 25. September, ihr wisst es ja, nach Deutschland. Genau. Ja, das wird bestimmt ein Knaller. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, viel Action auf jeden Fall. Dann machen wir wirklich weiter mit dem richtigen Anime. Da sind jetzt ja vier neue Episoden in Japan erschienen. 780, 781, 782, 783. Scharlachrote Verfolgung, Kreuzung, Rückkehr, Wahrheit, alles scharlachrot. Und worum es da gehen wird, das wird uns Olli erzählen. Bitteschön. Ja, wir hatten ja in dem letzten News-Podcast schon den Anfang angeschnitten. Da ging es ja dann eben weiter mit der Forschung Bourbons nach Rikumichi Kusoda und hat dann aufgehört mit den Unfallermittlungen bei der Lehrerin. Und ja, damit geht es jetzt weiter. Der Fall wird aufgeklärt, wer halt denn die Lehrerin sozusagen angegriffen hat. Und dann geht es auch schon relativ schnell weiter mit der Haupthandlung rund um die Organisation und Bourbon und Akai. Und zwar wird in der Schule angerufen und es wird gesagt, dass sich der Zustand der Lehrerin verschlechtert hat, woraufhin Jody und Conan mit Kame natürlich sofort zum Krankenhaus fahren, weil Jody ist ja mit der Lehrerin sehr gut befreundet. Und daraufhin, dann am Krankenhaus angekommen, rennt Jody und Conan, die rennen schon mal vor. Kamel steigt dann noch aus seinem Wagen aus, sieht dann, dass auch Bourbon auf dem Parkplatz des Krankenhauses hält und fragt ihn gleich, warum er hier ist. Er hatte überhaupt keinen Bezug zur Lehrerin und er sagt doch, sie ist immerhin meine Klientin. Amuro ist ja auch Privatdetektiv und sie hatte ihn angeheuert. Na, die beiden sind dann in ein kurzes Gespräch vertieft, woraufhin Bourbon Kamel Informationen entlocken möchte über Rikumichi Kusoda. Das gelingt ihm jedoch nicht, da daraufhin Jody erscheint und ja, Kamel dann sozusagen mitnimmt und ihn dann fragt, ob er irgendwas halt über den Tod von Rikumichi Kusoda erzählt hat. Kamel verneint dies und sagt auch nicht, dass sich Rikumichi Kusoda selbst erschossen hat. Also die Formulierung an der Stelle, da war ich schon sehr überrascht, dass er diese Information preisgegeben hat. Na, jedenfalls ist dann Jody weg, kommt später zusammen mit Conan wieder und wundert sich, warum ne, Kamel da ist und dann das ganze Gespräch nochmal und Kamel fragt dann natürlich, wieso, das habe ich dir eben schon erzählt. Ja, dem genauen Conan, Leser, Gucker wird schnell klar, die Jody von vorhin war Wermut in Verkleidung und die Organisation weiß jetzt, dass Rikumichi Kusoda sich selbst erschossen hat. An sich nicht viel Information, aber Bourbon kann damit genug anfangen und sich seine Theorie zurecht spinnen und ja, meint ja, Shuichi Akai ist jetzt noch am Leben. Er ist Subaru Okiya in Verkleidung und fährt daraufhin eben zu Shinichis Haus, wo Okiya ja wohnt und konfrontiert ihn halt mit seinem Wissen und dann wird halt von Bourbon erklärt, wie Akai überlebt hat, wie er seinen Tod inszeniert hat und das alles. Daraufhin sagt er dann letztendlich zu ihm, er soll die Maske abnehmen und als kleine Information, Okiya ist etwas erkältet und hat deshalb eine Maske vorm Gesicht, wie es in Japan halt üblich ist, wenn man erkältet ist. Und Bourbon sagt, nehmen Sie die Maske ab, Subaru Okiya, oder auch besser gesagt, Shuichi Akai. Dann nimmt er seine Krankenschutzmaske ab und Bourbon denkt, ey, was soll das? Du sollst deine richtige Maske abnehmen. Du bist Akai, ich weiß das. Und daraufhin erklärt er dann halt auch noch, dass Professor Agasa mal einen Stimmtransposer in Form eines Halsbandes erfunden hat. Und das könnte Okiya unter seinem Rollkragenpullover verstecken. Und daraufhin guckt er natürlich nach, findet aber keinen Stimmtransposer. Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Hat sich Bourbon jetzt doch geirrt? Ist Okiya nicht Akai? Denn zur gleichen Zeit sind auch Kamel und Jody am Raiha Bergpass unterwegs, wo Akai ja vermeintlich gestorben ist. Und dort erscheint plötzlich aber auch jemand, wie der wie Akai aussieht. Und wir können davon ausgehen, das ist Akai, denn er hat seine schwarze Strickmütze auf. Und das wirft Bourbon natürlich komplett aus der Fassung. Und ja, wie sich diese angespannte Begebenheit weiterentwickelt, das sage ich mal, schaut ihr euch am besten selbst an. Es lohnt sich auf jeden Fall und ja, ist ein Meilenstein in den Conan-Episoden, was die Story angeht. Und deshalb vergebe ich hier auch ja. die Höchstpunktzahl mit was sonst? 5 von 5 Stimmentransposern. Ja, ich vergebe auch 5 von 5 Masken, diese wie nennt man die? Was hattest du gesagt? Mundschutzmasken da? Mundschutz, Atemschutz. Also diese Folgen, die lohnen sich auf jeden Fall. Also das ist einfach absolutes Muss. Hat zwar wenig mit der Organisation an sich zu tun, aber wer bei der Handlung auf dem Laufenden bleiben will, der muss diese Folgen gesehen haben, denn es geht augenscheinlich direkt um Shuiji Akais Tod und Shuiji Akai ist eben zentraler Gegenstand der Handlung rund um Organisation, FBI, CIA, alles, was damit zusammenhängt. Wie weit denn jetzt Subaru Okiya damit verstrickt ist, das müsst ihr dann auch genauer schauen. Also, das ist Pflichtprogramm für alle, die seit dem Mystery Train aufgehört haben. Das muss man gesehen haben. Also 5, da komme ich eigentlich gar nicht dran vorbei. Ich hoffe, Johannes vergibt das Gleiche. Ja, also... Kannst auch 4 geben, oder 3. Ja, bin ich mir jetzt sicher. Ich bin ja nicht der Mainstream-Mensch, ja. Da muss ich jetzt eigentlich runtergehen, aber nein, also das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Folgen, die muss man gesehen haben. Habe ich dich jetzt beeinflusst? Auch, oh Gott. Ja, die... Alles unter 5 wird rausgeschnitten. Ja, genau. Ja. Ja, gut, dann gebe ich 4,9. Ich glaube, das ist immer noch ganz gut. Und auch auf die Gefahren, dass ich rausgeschmissen werde. ja, ich fand die Folgen tatsächlich, die waren ja also muss und auch sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Das Einzige, was ich so gelesen habe an Kritik, die an diesen Folgen aufkam, war, dass es vielleicht etwas in die Länge gezogen wurde. Ja, da kann man zustimmen, so ja. Aber ich muss da also wieder als Gegenargument, was ich mir so überlegt habe, die Folgen rund um Shuichi Akais Tod, die sind ja, ich weiß nicht, 500er ja. passiert, 500er Episoden, und das ist halt schon eine sehr lange Zeit. Und wenn man da sich jetzt die Zeit nimmt, in den 780ern zu sagen, ja, man streckt das jetzt ein bisschen und macht dann dafür die Erklärung ausführlicher, dann fand ich das schon legitim. Und Spannung geht eigentlich nicht verloren. Deswegen fand ich das sehr gut. Muss man gesehen. Der Anime wird ja auch immer gestreckt, so ist es ja nun mal. Also für einen banalen Fall, wo 3 Kapitel drauf verwendet werden, die man schnell durchliest, da werden auch 2 Episoden drauf verwandt. Und das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, sage ich mal. Aber man hätte ja sonst einen zu wenig Abstand zum Manga-Original und da bräuchte man zu viele Filler-Episoden, das will ja dann auch wieder keiner. Also von daher muss man dann irgendwie, oder eine Pause, das ist ja immer so eine Sache, da muss man dann eben abwägen. Und wenn die Filler oder die Detective Boys Zeltlagerfälle so gestreckt werden, dann kann man auch diesen Fall so strecken, sag ich mal so. Ja, man muss aber auch dazu sagen, das war jetzt nicht langweilig oder so. Es waren ja immer sehr gute Cliffhanger. Ja, auf jeden Fall. Selbst. Ja, auch jetzt zum Ende hin, die letzte Folge, das war ja auch wieder mit dem Megahammer am Ende nochmal. Das muss man gesehen haben, weil sonst kommt man halt nicht mehr mit. Nee, das ist klar. Und dafür war die Umsetzung aber auch sehr gut. Ja. Ja. Und es ist halt auch zentral, weil endlich ja die Wahrheit sozusagen über den Tod von Akai aufkommt und ja, wie es im Prinzip angestellt wurde. Ja, genau. Scharlachrot ist ja noch in einer Hinsicht eine Anlehnung an Rot, wegen Akai, japanisch für Rot. Und Scharlachrot ist ja Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot, ein Sherlock-Holmes-Roman, den sicherlich viele von euch kennen dürften oder jedenfalls vom Namen schon mal gehört haben dürften. Ich denke, Olli hat da noch ein paar genaue Informationen. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich die mal gelesen habe. Ja, ist die erste Geschichte von dem guten Conan Doyle und ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ist das erste Treffen von Watson und Sherlock und man erfährt, wer er so ist und so. Kann man auch empfehlen, den Fall. Was war das für ein Fall? Wo irgendwas die Wand geschrieben wurde, Mörder? Genau, nee. Da wurde Rache an die Wand geschrieben. Rache, ja. Nicht auf Mörder, Deutsch, ja. Ah ja, stimmt, der Fall war das. Jetzt erinnere ich mich wieder. Unsere Leser sind jetzt, Hörer sind jetzt wahrscheinlich vollkommen verwirrt, aber macht auch nichts. Lest einfach die Sherlock Holmes Romane, ist sowieso sehr empfehlenswert, so oder so. Ja, das sind sehr gute Romane. Weil sie ja auch vor allen Dingen viel mit Conan an sich zu tun haben. Ja, genau, also gibt ja einige Conan-Fälle, die auch an Sherlock-Holmes-Romane angelehnt sind. Film 6 ist auch daran angelehnt, wobei man da die Romane nicht kennen muss, sage ich mal. Ja, also, oh ja, man nimmt ja viele von allen möglichen Autoren immer mal wieder raus. Ja, gut, dann kommen wir noch zu den kommenden Episoden. Es gibt ja auch in den nächsten Monaten oder im nächsten Monat wieder ein paar Episoden. Am 4. Juli war eine Pause, da kam keine neue Episode. Da durfte Detektiv Conan pausieren. Am 11. Juli geht es weiter mit einer Filler-Episode. Willkommen im Orihime-Club. Da hatten wir damals schon in einem News-Podcast drüber gesprochen, werdet ihr euch vielleicht erinnern. Diese Filler-Episode wurde damals geplant, aber dann doch nicht ausgestrahlt, weil alles ein bisschen verschoben wurde. Jetzt wird sie hier an dieser Stelle nachgereicht in dem Sinne. Also kommt jetzt hier die als Episode 784. Willkommen im Orihime-Club. Da hatten wir damals schon spekuliert. Ich weiß noch, dass das wahrscheinlich so ein typischer Ran-Sonoko-Fall sein wird. Also ich denke mal, das wird auch diesmal wieder so sein. Dürfte man dann gespannt sein. Kann man der Vorschau schon entnehmen, dass Sonoko und Ran anwesend sind. Ah, okay. Richtig. Gut, dann geht's in den zwei Wochen drauf, am 18. Juli und 25. Juli mit den Episoden 785, 786 weiter. Taiko Meijins Duell der Liebe, Teil 1 und Teil 2. Taiko Meijin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ja unser altbekannter Shogi-Meister, Shukichi Haneda heißt er. Puh, gerade nicht eingefallen. Ist ja auch erst einmal aufgetreten im Anime. Der wird jetzt ein zweites Mal auftreten und da geht's eben Duell der Liebe um seine Liebe zu Yumi. Wenn ihr den anderen Fall mit ihm gesehen habt oder gelesen habt, der ist auch schon im deutschen Manga verfügbar, dann werdet ihr wissen, worum es geht. Ja, sonst kommt's in Band 85 auch irgendwann raus. Ich meine im Oktober. Ja, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also für Shogi-Fans auf jeden Fall wird es wieder interessante Hintergrundinformationen geben. Ja, was mich noch ein bisschen stutzig werden lässt, denn wir sind jetzt ja schon bei der Umsetzung der Manga-Kapitel bei Kapitel 900 angekommen und der aktuelle japanische Manga ist erst bei Kapitel 924, also sind nur noch so 23, 22 Kapitel Unterschied, also sind wir schon sehr dicht am Manga dran und ich hoffe, dass es da jetzt keine Fillerwelle geben wird, sondern dass das bisschen abwechselnd jetzt noch in den nächsten Monaten abläuft. Also ein Block oder ich meine zwei Folgen aus dem Manga und dann meinetwegen drei Filler, zwei Folgen aus dem Manga, drei Filler oder sowas. Nicht, dass man irgendwie 8 Manga-Folgen bringt und dann irgendwie 15 Filler-Folgen hintereinander. Das will ja keiner sehen. Ja. Also. Nein. Das will keiner sehen. Das sollten die vielleicht jetzt langsam mal in Angriff nehmen. Also momentan sind ja sehr viele Manga-Fälle hier da. Ja, bin ich gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt oder ob es eine Pause gibt, ja, was ja niemand will. Ja, hoffentlich vielleicht. Nicht, ja. Dann lieber nochmal Filler. Sie haben ja eigentlich genug Conan-Material. Sie könnten ja auch vielleicht eine OVA zeigen oder so. Da gibt es ja auch. Aber es werden ja auch Wiederholungen. Ja, ja, aber. Da können wir ja auch remasterte Folgen bringen. Das ist ja. Ja, gut, das ist ja auch ein gutes Mittel, ja. Vielleicht passend zu dem aktuellen Fall. Ja, wer weiß. Also, das. Ja. Letzte remasterte Folge war ja auch im April erst. Wie gehabt, immer jedes Jahr zum Kinofilm kommt der passend remasterte Folgen. Dieses Jahr war es ja der Kaito Kid Fall. Irgendeiner, weiß gar nicht mehr welcher. War es nicht der mit den Gemälden? Mit den Gemälden. Ja, da hat er auch gepasst. Stimmt. Ja. Naja, na gut. Soweit dann zu den kommenden Episoden. Und wir sind dann ja eigentlich auch schon durch, denn beim Manga in Japan gibt es ja nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Kapitel 925 kommt dann ja am 22. oder 23. Juli, ich komme dann durcheinander, 22. Juli, da werden wir drüber berichten in dem nächsten News-Podcast und es geht regulär weiter. Band 87 ist ja auch schon geplant für August, 18. August meine ich. Von daher, ja, mal sehen, wie es weitergeht mit Aoyama. Ich hoffe, er kriegt keinen Rückschlag. Ja, das ist alles, was ich ihm wünschen kann. Ja, ist er denn inzwischen toi, toi, toi. Gut genesen? Hat man da was gehört? Oder? Ja, man hört ja nichts, aber wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit zeichnet, weil er so unter Druck steht. Puh, ja. Na gut, naja. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Recht kurzer News-Podcast heute, aber das dürfte auch keinen Abbruch tun. Alle News sind ja hier kompakt verpackt. Und ich mache noch die Verweise, ihr dürftet sie ja alle kennen. Unser Conan-Wiki mit aktuellen Informationen aus der Welt von Detektiv Conan. Nee, das ist der Newsblog. ConanNews.org. Im Wiki erfahrt ihr alle Informationen über alle Sachen aus Detektiv Conan. ConanWiki.org. Das Content Forum, da könnt ihr über die Serie diskutieren, über alles, was wir hier im News Podcast besprochen haben. Contentforum.org. Wir haben eine Facebook-Seite, facebook.com/ConnenNews, twitter.com/ConnenNews, unser Twitter-Account mit allen aktuellen Informationen. Bei YouTube könnt ihr den Cast immer schon an einem Tag vorher, also am Samstag, Test hören oder Sonntag, bevor der dann erscheint, einen kurzen Teaser dazu dann hören. YouTube.com/ConnenNews. Was haben wir noch? Auf iTunes sind wir zu finden, da könnt ihr den ConnenCast hören. Alle Ausgaben ConnenCast sind wir dort zu finden, da freuen wir uns auch über Rückmeldungen und Bewertungen. Instagram.com/ConnenNews, da könnt ihr aktuelle Instagram-Bilder von uns sehen. Wir haben einen Amazon-Shop, wo ihr uns gerne unterstützen könnt, wenn ihr dort über unseren Link bestellt. Kostet das genauso viel wie sonst auch bei Amazon, nur kriegen wir eben irgendwie ein paar Cent für unser Projekt, das dann auch ins Projekt wieder gesteckt wird. Also nicht für uns persönlich, sondern wirklich fürs Projekt. Und ja, das war's dann an Verweisen. Wir haben noch eine Steam-Community, falls ihr uns dort reinkommen wollt. ConnenNews sind wir dort zu finden. Ich glaube, mehr haben wir auch gar nicht. Twitter hast du genannt, ne? Twitter habe ich genannt und ja. Es stehen Verweise auch nochmal auf der ConnenNews. Kann man sich super auf die Buttons drücken. Ja. Oh ja, so viel Verweise. Und es gibt noch was Interessantes, bald zu sehen. Also da auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei ConnenNews.org reinschauen. Es lohnt sich. Also wir haben noch eine ganz, ganz, ganz besondere Ankündigung, auf die ich mich schon sehr freue. Ja, das möchte ich aber hier noch nicht verraten. Im nächsten News-Podcast wird das dann auf jeden Fall erwähnt. Gut, habe ich euch jetzt neugierig gemacht. Ja gut, dann Cliffhanger, genau. sage ich tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und genießt das schöne Wetter noch. Ja, auf Wiederhören und bewahrt einen kühlen Kopf.